Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi. Willkommen zum Sozialpiraten-Podcast-Marathon. Die Wahnsinnigen sind heute Abend hier. Ich nenne sie deshalb so, weil sie mit 36 Programmanträgen für den Bundesparteitag aufwarten. Und es geht jetzt darum, dass wir uns ein klein wenig drüber unterhalten und fangen einfach einmal an mit dem Thomas. Wir starten mit dem Thema, das wird jeden interessieren, bedingungsloses Grundeinkommen. Thomas, was habt ihr vor? Ja, hallo. Wir haben eine Menge vor. Also, erstmal schönen guten Abend an alle draußen. Wir stellen heute die Sozialpiraten, die in den ganzen Projektgruppen der Sozialpiraten stellten Anträge los. Und eins davon war halt von der Projektgruppe Grundsatzantrag bedingungsloses Grundeinkommen. Und da haben wir halt eine Erweiterung. Ihr wisst ja, im Grundsatzprogramm gibt es ja so einen Punkt, Reset, ne, Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Und da haben wir einen Appendix für geschrieben, weil am Ende ist schon so sehr ein bisschen schwammig so das BGE beschrieben. Ne? Wir wollen dann so ein Programm haben, ja, was alle beteiligt, bla bla bla, und die Existenz sichert. Und da haben wir dann ganz konkret einen Antrag für geschrieben, der halt das bedingungslose Grundeinkommen nennt und so ein paar generelle grundlegende Klamotten da festlegt. Ja, jetzt war das ja so, dass eigentlich ja gesagt wurde noch 2011, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass wir sagen als Piraten, wir beschäftigen uns mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, aber jetzt werdet ihr schon relativ konkret, oder? Ja, wir werden ja auch vielleicht im Laufe des weiteren Abends nochmal genauer erklären, was zum bedingungslosen Grundeinkommen kommt, weil also es ist jetzt einfach so, das bedingungslose Grundeinkommen hat sich in dem Jahr, seit das im Wahlprogramm steht, ja, seit Offenbach steht es halt im Wahlprogramm, hat es sich halt doch in der Partei recht groß umgesprochen. Wir haben eine recht breite Mehrheit und jetzt ist halt die Überlegung, ob man das halt ins Grundsatzprogramm hebt, weil wirklich von der Wirtschaft überall in fast allen Bereichen, gerade in der Sozialpolitik, wird sehr, sehr stark vom bedingungslosen Grundeinkommen gesprochen. Ja, da ist das ein Riesenthema. Wir merken das immer wieder bei unseren Arbeiten, wenn man halt über ALG2 redet, über Leiharbeit und Co. Ja, dann kommt man immer wieder zu so Situationen. Das merkt man auch, wenn man auf einer Antragskonferenz war. Ich war ja in Aachen jetzt hier gestern am Sonntag. Im Übrigen schöne Antragskonferenz. War sehr nett, hat viel Spaß gemacht, dass die Leute dann sagen, ey, guck mal, das könnten wir uns echt sparen, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen haben. Ja. Und ja, also die Piratenpartei ist bereit dafür. Genau, das ist die Aussage. Ja, Grundeinkommen ist ja wirklich ein Thema, was auch in der Presse immer gerne aufgegriffen wird. Deswegen werdet ihr sicherlich Aufmerksamkeit mit diesem Programmpunkt erwecken. Dann kommen wir mal zu der, ihr habt da was vor, wo man eigentlich sagen müsste, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Die geschlechterunabhängige Bezahlung. Ah, das war die Überleitung. Verzeihung. Die habe ich jetzt nicht wirklich. Jetzt ist er nicht drauf angesprungen. Mann. Ja, alles klar. Ja, das sollte wirklich selbstverständlich werden. Also wir haben einen ganz einfachen Antrag geschrieben, und zwar zur geschlechterunabhängigen Bezahlung. Und zwar einfach die Piratenpartei fordert, dass die Bezahlung geschlechterunabhängig ist. Punkt. Extra geschlechterunabhängig, damit auch Transsexuelle mit einbezogen sind. Ne? Sonst hätten wir auch, wir hatten am Anfang da stehen und da kam auch der berechtigte Einwand Männer und Frauen. Ne? Das ist ein sehr, sehr wichtiges, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir uns da einmal das so richtig ins Grundsatzprogramm einmal reinschreiben. Ja, bei uns, wir streben an, dass wirklich die Geschlechter alle gleich bezahlt werden. Dann frage ich mal dazu, ohne jetzt auf jedes einzelne Detail einzugehen. Wir verraten dem Hörer hinterher, wo er sich alles im Detail angucken kann. Geschlechterunabhängige Bezahlung, ist das eine Forderung einfach nur, wo man grundsätzlich sagt, wir wünschen uns, die Piraten wünschen sich eine geschlechterunabhängige Bezahlung, oder werdet ihr im Antrag auch konkret, wie das umgesetzt werden soll? Nee, also es ist einfach nur fürs Grundsatzprogramm, ja, und da werden keine konkreten Dinge beschrieben. Ne? Ich sag mal, in der Piratenpartei ist das Verständnis, ja, so ein Post-Gender-Verständnis schon stark ausgeprägt, ja. Wirklich, die Leute haben auch manchmal auch gefragt, warum soll man uns das reinschreiben, weil es in der Bevölkerung immer noch ein Problem ist. Aber man kann es jetzt gesetzlich teilweise nicht so richtig angehen, ja, außer man würde jetzt zum Beispiel Frauenquoten, ähnliches, bevor bevorzugen, aber das ist ja bekanntlich auch bei uns in der Partei, gerade unter den Frauen, auch nicht so gerade gewollt. Es ist halt einfach nur mal zu zeigen, wir wollen in diese Richtung gehen, wir möchten, dass, und das ist auch der nächste Antrag, das Ost-West-Gefälle entfällt. Wir wollen, dass die Leute möglichst für die gleiche Arbeit, ja, für die gleiche Leistung den gleichen Lohn auch kassieren und dass da nicht irgendwie rumgetrickst wird oder Frauen benachteiligt werden etc. Das darf es unserer Meinung nach nicht geben und ganz klar, das müssen wir uns mal einmal ins Grundsatzprogramm reinschreiben und ich denke, dass wir im Herzen schon danach lange handeln. Darf ich eine ketzerische Frage stellen? Gerne. Warum heißt das nicht West-Ost-Gefälle? Ja, die Frage ist nicht ganz unberechtigt. Ja, weil eigentlich musst du das mal so sehen. Also so ursprünglich war das ja, weil von Westen nach Osten dann das Geld geflossen ist. Ja, und bald könnte es vielleicht auch andersrum sein. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, dann hab ich auf dem Plan noch ein paar andere Dinge stehen. Als nächstes den Grundsatzantrag Wirtschaft, Finanzen und Soziales. Ja, also der ist primär von der AG Wirtschaft, AG Geldordnung und Finanzpolitik bestimmt worden. Wir hatten bei den Sozialpiraten, wir haben ja da sehr starke Verknüpfungen mit diesen AGs, gerade generell mit den wirtschaftlichen AGs. Und wir unterstützen das, was sie dort geschrieben haben. Die haben sich in langer Marathonsitzung inklusive Euvicon und Co. halt auf einen gemeinsamen Grundsatzantrag zur Wirtschaftspolitik, der auch stark mit sozialen Komponenten ich will nicht sagen durchtrieben, aber durchwachsen ist, ja, geeinigt und wir unterstützen den vollumfänglich. Wir hatten, als der fertig geworden ist, das war so zwei Tage vor Abgabefrist, ne, oder drei Tage, ja, haben wir den auch nochmal per Umlaufbeschluss bei uns nochmal abstimmen lassen, weil da war keine Sitzung und es ist eindeutig, die Leute sind dafür und wir stellen uns voll hinter diesen Antrag. Bitte, liebe Leute, wir brauchen Wirtschaft im Grundsatzprogramm, wir müssen Wahlkampf betreiben, Wirtschaft wird ein Riesenthema werden und deswegen ist das doch sehr, sehr wichtig, dass der reinkommt und wir Sozialpiraten wollen damit zeigen, dass wir voll und ganz hinter den Wirtschaftsleuten stehen, ja, und die unterstützen. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Block, der sicherlich von allen Parteien immer wieder heiß diskutiert wird, wo es eine Menge Pro und Kontras gibt und vor allem die Frage der Ausprägung, wie soll es funktionieren, nämlich der Mindestlohn. Und da die Frage, wer denn jetzt beim Mindestlohn zum Thema Programmantrag Expertenkommission einsteigt. Ja, das würde ich auch nochmal ganz kurz machen. Die Expertenkommission, das ist eine unserer Highlights aus der Sache. Also Mindestlohn haben wir eine extra Projektgruppe gegründet, haben uns da stundenlang mit dem Mindestlohn, und deswegen will ich direkt den zweiten Antrag schon mal vorwegnehmen, ja, rumgestritten und diskutiert und berechnet und Piratenpartei, wir haben einen Antrag geschrieben, wo wir das erklären, dass in überwiegenden Anteil der europäischen Ländern es bereits einen Mindestlohn gibt und wir fordern 10,20 Euro. Das entspricht dem Empfehlung des Ältestenrates von Schleswig-Holstein und das zweite ist, es entspricht ungefähr dem Mindestlohn in Frankreich und das dritte ist, ist so eine Herzschmerzsache, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben das hier im Liquid nochmal dann Meinungsbild eingeholt, ganz klar eine eindeutige, deutigen Peak in die Richtung von 10 Euro. Wir stellen es jetzt, gucken, ob es durchgeht. Ich kenne die Weggründe, ich will das gar nicht aufrollen hier. Ich möchte auch, dass es am liebsten auf dem Parteitag kurz und bündig die Leute sich überlegen, können wir hinter 10,20 Euro stehen oder nicht. So, Mindestlohn. Und was wir dafür gefordert haben, jetzt kommt der Highlight, ist eine Expertenkommission. Es gibt in Holland, gibt es eine paritätisch besetzte Expertenkommission, die tut jedes halbe Jahr sich über den Mindestlohn unterhalten und den anpassen. Ja. Und das fanden wir eine sehr, sehr schicke Sache, weil die setzen sich halt zusammen, überlegen, wie ist die konjunkturelle Lage und wie können wir dann den Mindestlohn anheben. Macht das Sinn, den jetzt stark anzuheben? Macht es Sinn, den schwach anzuheben, etc.? Und dieses Modell würden wir gerne doch in Deutschland auch sehen. Und da arbeiten die sehr erfolgreich seit 1968 mit. Und warum so etwas nicht adaptieren? Die dritte Forderung im Thema Mindestlohn und jetzt abschließend zu dem Text, bevor ich dann an Felix weitergebe, der Leiharbeit macht und der Tobi wird sicherlich später noch was dazu zwischen sagen möchten, ist, dass wir die Bekämpfung der Scheinselbstständigkeit nochmal angeprangert haben und also nochmal fordern, nochmal das fördern wollen. Also es ist ein schwieriges rechtliches Thema. Ja, durch die 1-Euro-Jobs sind diverse gesetzliche Regelungen zum Thema Scheinselbstständigkeit rausgeflogen. Es gab damals halt die sogenannten 5 Punkte, die eine Scheinselbstständigkeit beschrieben haben. Also unter anderem arbeite ich immer für den gleichen, etc. etc. Und wenn von diesen 5 3 erfüllt waren, lag die Scheinselbstständigkeit vor und derjenige musste halt angestellt werden. Das war so die Bedingung. So, das geht leider nicht. Schröder, 1 Euro durch die Ich-AGs, habe ich 1 Euro Jobs gesagt? Ich-AGs, sorry. Durch die Ich-AGs wurden diese Sachen rausgenommen, weil das eine Ich-AG manchmal auch für nur einen Arbeiter gibt. Und dadurch ist so ein Subunternehmertum entstanden. Ihr kennt das sicherlich aus den Medien. Bei zum Beispiel Hermes-Verband ist das so. Da wurden, also es war da sehr, gerade am Anfang des Sommers, stark in den Medien. Da arbeitet dann halt für einen Subunternehmer ein weiterer Subunternehmer. Und da ist halt diese ganzen Probleme. Da ist eventuell die Kranken, die sind nicht krankenversichert, ne? Beziehungsweise sind vielleicht nur Krankenversicherte, Rentenversicherung fehlt und ähnliche Sachen und für einen Hungerlohn, also wirklich so für 1 Euro oder so bringen die halt ein Paket vorbei. Ne? Und das sind halt Sachen, die wir in diesem Antrag anprangern, dass wir sagen, wir setzen uns da konkret dafür ein, dass halt auch die Selbstständigen unteren Lohnsektor gescheit bezahlt werden. Gut, dann kommen wir noch zu einem sehr mächtigen Block, nämlich das Thema Leiharbeit. Und da würde ich den Felix bitten, ein paar einleitende Worte zu sagen. Ja, Runde und in die große weite Piraten- und Bürgerwelt. Ja, ich darf jetzt kurz den Block der Leiharbeit vorstellen. Auch hier haben wir uns dazu entschlossen und entschieden, diese Anträge modular aufzubauen. Wir haben zum Teil sehr konstruktiv und auch sehr kontrovers die einzelnen Themen in vielen Sitzungen durchdiskutiert und zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass uns wichtig ist, mit allen Anträgen mehrere Positionen. Zum einen ist es so, dass wir sagen, dass die Leiharbeit mit Sicherheit nicht die Regel werden soll, sondern die Ausnahme bleibt, um Auftragsspitzen zu bedienen und eben im Umkehrschluss dazu auch nicht dazu führen darf, dass es letztendlich den ALG-2-Sektor bedient. Das ist ganz wichtig. Zum anderen ist allen Anträgen gemeinsam, das haben wir deswegen auch häufig erwähnt, auch, dass Gewerkschaft nicht konterkariert werden darf. Das heißt, wir wollen explizit und ausdrücklich die Gewerkschaften und die Verbände, die dahinter stehen, die auch letztendlich zu den Tarifabschlüssen führen, mit in unser Boot nehmen und wollen letztendlich auch uns mit denen an einen Tisch setzen, um da auch eine Verbesserung hinzubekommen. Des Weiteren kann man vielleicht noch erwähnen oder sollte man noch erwähnen, dass der Kündigungsschutz derzeit in den branchenüblichen Tarifverträgen sehr kurz ist. So können Arbeitnehmer oder Leiharbeitnehmer innerhalb kürzester Zeit gekündigt werden. Da fordern wir ganz klar, dass hier auch eine Anpassung an die gesetzlichen Kündigungsfristen erfolgt. Sind uns da auch bewusst darüber, dass auch hier die grundgesetzlich geschützte und von den Piraten auch zu Recht geschützte Tarifhoheit eben auch nicht unterlaufen werden darf. Und hier darum, dass die doch zum Teil an manchen Stellen unglücklichen Kündigungsfristen den gesetzlichen Kündigungsfristen angepasst werden, damit auch Leiharbeitnehmer dem Kündigungsschutz unterfallen. Des Weiteren, ja, Tobi? Ja, ist das richtig verstanden, dass ihr auch konkurrierende Anträge da habt, wo es dann dem Piraten überlassen ist zu sagen, welchen er da bevorzugt? Nein, konkurrierende Anträge haben wir nicht, meines Wissens nach. Also jetzt auch in die Runde. Hatte ich gerade so verstanden. Gut, ja. dann lass uns mal eben, ich sehe jetzt gerade zum Beispiel einen Programmpunkt Gleichstellung von Leiharbeitspersonal mit der Stammbelegschaft. Das ist ja sicherlich ein Kernproblem bei der Leiharbeit, wo man den Vorwurf machen könnte, dass Unternehmer Leiharbeiter natürlich viel günstiger für die gleiche Arbeit einkaufen. Ich benutze bewusst das Wort einkaufen und deshalb es da sicherlich zu Ungerechtigkeiten kommt. Hier haben wir auch länger drüber diskutiert. Es gab auch Stimmen, die möchte ich nicht unerwähnt lassen, die eine finanzielle Besserstellung der Leiharbeitnehmer gefordert haben. Wir haben letztendlich uns dazu entschlossen, zumindest zu sagen, wenn ein Stundensatz X in dem Betrieb üblich ist, dass dieser selbstverständlich dann auch für die Leiharbeitnehmer gelten muss. Ja, das klingt ja erstmal wie ein ähnlicher Punkt, euer Programmpunkt 006, Diskriminierung von Leiharbeitnehmern bei betrieblichen Zusatzleistungen. So ein Beispiel dafür? Ich würde vorschlagen, das hat Thomas auch in die Diskussion gebracht, dass Herr Thomas da kurz zwei, drei Sätze zu sagt. Thomas. Also. Ja, also zur Diskriminierung von Leiharbeitnehmern bei betrieblichen Zusatzleistungen. Das ist so eine Sache, die ist halt mir schon liegt die lange auf der Seele und ich weiß, dass vielen Leiharbeitnehmern auf der Seele liegt. Und zwar geht es zum Beispiel darum, in manchen Firmen ist das zum Beispiel so, dass die Zusatzleistungen, ja, wie zum Beispiel einen kleinen Betrag beim Mittagessen, also dass das Mittagessen ein bisschen günstiger ist in der Kantine, ja, dass die das nicht erhalten, weil die als zum Beispiel Fremdfirmenmitarbeiter gelten. Und das ist ja eine gewisse Diskriminierung derjenigen. Ja, man arbeitet dann in der Firma, man hat da seine Kollegen, die Leute binden sich ja in diese Firma ein, ja, und werden da auch so akzeptiert als ein normaler Kollege. Ne? Und dann gehst du in die Kantine und dann zahlt der eine 2-3 Euro mehr. Und das ist ja eine schlimme Sache. Auf der anderen Seite, man kann das rechtlich nicht den Firmen vorschreiben, weil das in das grundgesetzlich geregelte freie Unternehmertum eingreifen würde. Also ich kann selber bestimmen, welche Zusatzleistung ich halt meinen Arbeitnehmern gewähre als aus Arbeitgebersicht. Und deswegen ist es ziemlich wichtig, dass wir endlich dazu übergehen, die Leiharbeiter nicht zu diskriminieren, auch nicht irgendwelche, zum Beispiel, dass sie irgendwelche schlechteren Umziehkabinen und ähnliche Klamotten kriegen. Das sind so Sachen. Und dass wir Piraten uns dafür einsetzen, dass die Leiharbeitnehmer, und davon gibt es in letzter Zeit immer wieder mehr, ja, dass die gleich behandelt werden mit den normalen Arbeitnehmern, die nicht in einem prekären Arbeitsverhältnis sitzen. Gut, dann lass uns doch mal kommen zu einem Antrag. Da dreht es sich um den ALG-2-Sektor und die Entkopplung der Leih- beziehungsweise Zeitarbeit. Worum geht es dabei? Ja, das ist kann ich auch kurz erklären. Also letztendlich geht es um die sogenannte, wir nennen das nur die ALG-2-Leiharbeitsspirale. Hintergrund ist ganz einfach, man hat jetzt einen normalen Job, das kann ja jedem mal passieren. Dass man einen normalen Job hat, das kann ja wirklich sagen, passieren. Das passiert manchen Menschen, also. Ja, also, ja, und dann ist nach 20 Jahren die Firma aus welchen Gründen auch immer insolvent und man hat keinen Job mehr. Gut, dann kriegt man ALG 1, dann kann man durch gewisse Maßnahmen das, sage ich mal, bis ungefähr anderthalb Jahre erhöhen, je nachdem, wie lange man bei der Firma beschäftigt war, wie lange man in die Kästen eingezahlt hat, dann geht es in ALG 2. Vorher konnte man sich noch den Job aussuchen, hat man vielleicht eventuell noch ein recht hohes Entgelt bekommen. Also ein Arbeitslosengeld bekommen, dadurch, dass man halt ein relativ hohes Entgelt davor in den regulären Firmen, im regulären Beschäftigungsverhältnis gemacht hat und dann kommt man in ALG 2 und dann wird man von Sanktionen betroffen. Dann kommen die Firmen an, ja, die, sagen wir mal, ganz geringe Löhne zahlen und sagen, hier, hallo, ich habe einen Job für dich, ja, willst du nicht arbeiten kommen? Ja, und dann muss man das, um, wenn man keinen Stress mit dem Jobcenter haben will, annehmen. So, und das ist wie so eine Spirale. Du gehst in die Leiharbeit. Ja, die Übernahmechancen sind unter 10%. Ja, das gibt es statistische Auswertungen für. Dann kommst du nach, weiß ich nicht, halben Jahr, hast du 6 Monate, halbes Jahr gearbeitet, kriegst wieder nur ein geringes Arbeitslosengeld, gehst nach kurzer Zeit, weil du ja nicht lange eingezahlt hast, wieder in ALG 2 rein, da kommt die nächste Leiharbeitsbude her und schiebt dich wieder da rein. Und das ist wie so ein Kreislauf. Und da gibt's viele Menschen, die hängen in diesem Kreislauf fest, die kommen da auch nicht mehr richtig raus. Und das gilt es ein bisschen zu durchbrechen. Das gilt es zu durchbrechen, zum Beispiel durch Qualifizierungsmaßnahmen und ähnliche Sachen. Und ich denke mal, das Wichtigste ist, dass man den Leuten aufzeigt, dass da wirklich so eine Spirale existiert. Und da ist der Antrag. Okay, dann habe ich hier noch, es gibt, ich glaube, es gibt ja bereits eine Festlegung einer Obergrenze für Leiharbeitnehmer. Damit ist gemeint wahrscheinlich, wie lange die arbeiten dürfen. Und da wollt ihr was verändern? Wie lange man Leiharbeiter wäre, um dann in ein festes Arbeitsverhältnis zu gelangen? Ja, also zum einen wollen wir letztendlich fordern, dass hier eine maximale Überlassungsdauer von 6 Monaten eingefordert wird, um letztendlich auch die Leiharbeit im Betrieb nicht auf dauerhaft bedient zu werden, sondern letztendlich denen auch die Möglichkeit zu geben, sofern sie dies wünschen, dann eben auch in das feste Arbeitsverhältnis im Betrieb eingegliedert zu werden. Dann gibt es noch einen Punkt, erweiterter Kündigungsschutz von Leiharbeitnehmern. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt einen gibt, einen Kündigungsschutz. Ja, das mit dem erweiterten Kündigungsschutz meinen wir letztendlich, wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung habe, dass eben letztendlich eben die Möglichkeit auch geschaffen wird, dass die gesetzlichen Kündigungsfristen eben für diese Leiharbeitnehmer gelten, also für die Menschen, die besonders flexibel ihre Arbeit einsetzen und im Betrieb immer wieder auf die verschiedensten Umstände im Betrieb reagieren müssen, eben dann auch diesen Kündigungsschutz haben und nicht von einem auf den nächsten Tag, wie ich es eben schon mal erwähnt hatte, gekündigt werden können. Das ist beispielsweise auch häufig passiert oder so, wie wir da auch erfahren haben, in Betrieben, wenn ein Leiharbeitnehmer krank ist, 2 oder 3 Tage Arbeitsunfall, eben kein Interesse mehr an der Arbeitsleistung besteht und er dann eben auch wirksam nach den geltenden Vorschriften gekündigt werden kann. Und hier fordern wir ganz klar eben auch den Kündigungsschutz und damit die ordentlichen, mindestens die gesetzlichen Kündigungsfristen. Das käme dann auch so in die Richtung der Gleichstellung. Richtig, genau. Also die Gleichstellung der Leiharbeitnehmer zu der Stammbelegschaft. Dann würde ich noch ein kurzes Wort zu dem Stichpunkt mehr Kontrolle bei Zeitarbeitsverhältnissen bitten. Ganz, ganz einfache Forderung, man kann da wenig machen. Wir sagen einfach, wie auch bei der Schwarzarbeit, sollte halt auch bei der Zeitarbeit, bei der Leiharbeit das kontrolliert werden, dass da die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden, dass dort diejenigen, dass sie ihre Zuschläge zum Beispiel bekommen und ähnliche Klamotten. Das ist eine relativ simple und auch nicht stark festgelegte Forderung, weil es ist halt einfach so, wir wollen einfach nur ausdrücken, bitte kontrolliert das häufiger. Ja, da wird viel Schindluder betrieben an der Stelle und da muss man häufiger hingucken. Es gibt, muss man auch dazu sagen, es gibt bereits Firmen, die zum Beispiel auch die Einhaltung gesetzlichen Vorschriften ganz doll kontrollieren, auch im Bereich gerade auf die Zeitarbeiter und dass da zum Beispiel nicht länger gearbeitet wird. Es gibt ja gesetzliche Regelungen dazu und ähnliche Klamotten. Ja, Thomas, wo du gerade so in Fahrt bist, kommen wir zu einem wahrscheinlich noch etwas dickeren Block, nämlich Soziales Europa. Was habt ihr da vor? Also das ist Soziales Europa ist ein Antrag, den wir nochmal eingegeben haben. Der passt jetzt ganz gut im Übergang. Wir müssen uns einfach vergewissern, dass die schönen Regelungen, die wir in Deutschland haben, wir haben da wirklich recht gute Regelungen, in Europa eine Seltenheit, nicht in allen Ländern, nicht eine Seltenheit, aber in vielen Ländern zum Beispiel nicht geben. Es gibt in vielen Ländern zum Beispiel nicht so eine Grundsicherung, also ein ALG 2, also was Grundsicherung korrekterweise heißt, ja. Und diese Dinge sind bereits in der Vergangenheit, unter anderem im Lissabon-Vertrag, da gibt es auch einen extra Bereich für die für soziale Sicherung und in der europäischen Sozialcharta, ja, reingeschrieben worden. Und wir wollen, dass gerade die europäische Sozialcharta umgesetzt wird und auch der Lissabon-Vertrag diese Regelungen endlich in allen Ländern ratifiziert werden, und gerade zum Beispiel Deutschland hat die Sozialcharta nicht ratifiziert. Und das sollen sie machen. Und das ist so ein bisschen so ein Einstieg. Es ist erst ein kleiner Einstieg in das Thema Sozialleistungen auf europäischer Ebene. Da gibt es noch recht wenig. Man gibt viele Lippenbekenntnisse, aber ja, da ist noch nicht so viel geschehen. Das ist eher ein zukunftsweisendes Thema, aber es hat auch einen Hintergrund. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist ganz einfach. Wenn wir die Leute für Europa begeistern wollen, und wir Piraten sind ja europafreundlich, sehr, sehr europafreundlich, dann müssen wir den Menschen endlich etwas von Europa geben. Mit Reisefreiheit, mit wirtschaftlicher Freiheit, dass ich mir auswählen kann, wo ich mal wohnen möchte. Das ist nur ein kleiner Schritt. Für die meisten Leute gar nicht so von großem Belang. Gut, die Reisefreiheit, das ist natürlich eine wichtige Sache. Auch der Euro, aber das hat nichts mit Europa zu tun. Euro ist nur die Eurozone. Ja. Aber die Leute brauchen endlich etwas von Europa, und die Leute, Europa soll sich für die Leute stark machen und dafür sorgen, dass in den überwiegenden Ländern dort soziale Sicherungssysteme etabliert werden. Das hat auch nichts damit zu tun, irgendwelche Transferleistungen auf europäischer Ebene zu fordern, sondern rein, dass man einfach sagt, bitte in den Staatssysteme hochbekommt. Ja, dann würde ich jetzt gerne noch zu einem Blog wechseln, wo ich da mal vorausschicke, dass die Tina behauptet, im Sozialgesetzbuch wären Korrekturen erforderlich. Tina, bitte erklär doch mal, warum du sowas behauptest. Ja, auch erstmal hallo an die Runde. Also erstmal haben wir auch hier eine Projektrunde gegründet, die sich wirklich mit dem Thema Arbeitslosengeld 2 auseinandergesetzt hat. Man muss ja immer so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht polemisch wird, weil es geht ja wirklich auch um die Existenzgrundlage der Menschen. Wir haben aber, glaube ich, eine richtig gute Mischung getroffen, sodass wir auch beide Seiten ein bisschen beleuchtet haben. Erstmal ist es natürlich wichtig, das Sozialgesetzbuch noch zu korrigieren, weil das BGE ja nun mal noch nicht da ist und es wahrscheinlich auch nicht, ja, nächstes Jahr kommt, sodass wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen korrigierend eingreifen müssen. Wie gesagt, wir haben versucht, beide Seiten zu beleuchten. Einmal die Seite von den Mitarbeitern des Jobcenters her, dass man mehr unbefristete Menschen haben sollte und dass die auch gut qualifiziert sind. Weil das natürlich auch dafür sorgt, dass am Ende die Hilfeempfänger davon auf jeden Fall was haben. Für die Hilfeempfänger kam es uns vor allen Dingen darauf an, dass ja gerade was die Beratung und die Informationspflichten anbetrifft, dass hier wirklich viel nachgeholt wird und dass das Ganze transparenter gestaltet wird. Viele Sachen findet man einfach gar nicht im Internet und da müssen die Leute natürlich schon viel besser drauf ja gestoßen werden im Endeffekt. Dazu kommt, dass wir ja vom Jobcenter ein bisschen was umorganisieren wollen. Was heißt, die Buchstaben, im Normalfall ist es so, dass die Leute ja bei Arbeitsvermittlern oder was einsortiert werden nach Buchstaben, nach Straßen, nach was weiß ich. Und ganz wichtig ist eigentlich, oder finden wir vor allen Dingen, dass man das Ganze so ein bisschen nach Berufsgruppen macht und dass man sagt, okay, jemand, der auf dem Bau arbeitet, der sollte nicht zu einem Arbeitsvermittler gehen, der sich ja nicht unbedingt mit dem Bau auskennt, aber ganz toll bei Friseuren ist, weil das bringt nun mal nichts. Also die Leute, die die Arbeit vermitteln sollen, die sollten sich auch schon damit auskennen. Gleichzeitig, ja, wollen wir halt vor allen Dingen, dass Altersempfänger auch weiter qualifiziert werden, gerade was ältere Leute auch anbetrifft, dass man eventuell, wenn man das halt möchte, auch von einer sehr körperlichen Tätigkeit vielleicht eher in die Ausbildung und oder sowas in der Art halt gehen kann. Und ja, was ganz wichtig ist eigentlich auch, ist, dass wir gerne möchten, dass es die Akteneinsicht wirklich auch für die Hilfeempfänger gibt. Man kann das jetzt schon durchsetzen, in gewisser Weise mit einem Anwalt oder auch hingehen und reingucken. Aber so wirklich ausgeübt wird das derzeit nicht. Und wir möchten schon, dass man wirklich jederzeit die Möglichkeit hat, reinzugehen, seine Akte anzugucken Und es soll auch eine Pflicht irgendwann herrschen, dass man im Endeffekt nach jeder Arbeitsvermittlung die seine Unterlagen bekommt, dass man sieht, was haben die Leute jetzt tatsächlich in den Computer geschrieben, was genau weiß jetzt das Jobcenter über mich. Du hast jetzt, glaube ich, schon einige Anträge quasi zusammengefasst. Das ist auch eine ganze Reihe, was ihr hier vorbringt. Also Transparenz bei Informations- und Beratungspflichten hast du gerade angesprochen. Das sind ja alles Themen, wo es ja auch Piraten-Kernthemen sind, denn meine Daten gehören ja schließlich mir. Ja, genau. Deine Daten gehören dir. Genau, das ist eigentlich der Kernsatz. Vor allen Dingen, weil es im Moment in den Jobcentern halt auch viel ist, gerade wenn es ja auch um medizinische Gutachten oder so geht, dass man oftmals überhaupt nicht, ja noch nicht mal Akteneinsicht in seine eigenen Daten bekommt. Und das kann einfach nicht sein. Und es ist sicherlich auch im Sinne der Jobcenter, wenn an der Organisation das ein oder andere verbessert wird. Und ich glaube, jeder findet es eigentlich transparent und sinnvoll, wenn ein Jobcenter-Mitarbeiter etwas von dem Job versteht, den er da vermitteln soll. Ja, vor allen Dingen, weil dann auch diese Unzufriedenheit aufhört. Also ich persönlich glaube, dass das ganz viel Ärger in den Jobcentern, ja, dass der vermieden werden könnte, wenn man an sich zufrieden ist mit seinem Sachbearbeiter. Und dafür muss auch in gewisser Weise der Sachbearbeiter zufrieden sein, wenn man das so sagen möchte. Und wenn die Leute qualifiziert sind und auch wirklich feste Jobs haben, dann glaube ich schon, ja, und die auf die Leute eingehen können in dem Sinne auch, dass man dann dadurch schon ganz viel Konfliktpotenzial einfach wegnehmen könnte. Ja, dann würde ich, wenn ich jetzt nichts übersehen habe, zum Thema ALG2 rüberwechseln zu den Themen, die aus dem NRW-Wahlprogramm ursprünglich kommen. Wen darf ich denn da bitten, da ein bisschen was zu sagen? Das gehört eigentlich noch dazu. Das gehört eigentlich noch dazu. Ja gut, dann erklär es mir. Dafür sind wir ja da. Genau, also es gilt halt hier um die Aussetzung von 1-Euro-Jobs. Das ist im NRW-Wahlprogramm schon verankert und soll jetzt einfach nur leicht abgeändert dann auch in das Bundeswahlprogramm kommen. Genauso wie die Stärkung von Arbeitslosen-Selbsthilfegruppen. Also bei der Aussetzung der 1-Euro-Jobs geht es halt vor allen Dingen darum, dass diese 1-Euro-Jobs ja zusätzlich zu normalen Jobs sein müssen. Man darf ja niemanden quasi in einen Job vermitteln, der eigentlich schon existiert, und dass deswegen diese 1-Euro-Jobs an sich auch überhaupt keinen Sinn erfüllen, dass die Leute dann im Endeffekt in ein festes Arbeitsverhältnis übergehen oder sonst was, sondern es ist wirklich im Endeffekt eine reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Viele Leute empfinden das wirklich als Strafe und ja, dass man das auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise jetzt erstmal aussetzen muss, weil im Endeffekt das wirklich ja Blödsinn ist in dem Sinne. Und die Stärkung der Arbeitslosen-Selbsthilfegruppen ist halt einfach, dass man begegnet oft den Mitarbeitern im Jobcenter halt nicht auf Augenhöhe. Die Leute sind wirklich überfordert, die Hilfeempfänger, und es geht dann darum, dass man so eine Art ja Verbraucherschutz im Endeffekt für Hilfeempfänger macht, dass die Leute wirklich an eine Stelle gehen können, wo man sich dann auch erklären lassen kann, was steht in meiner Eingliederungsvereinbarung. Das ist halt eigentlich schon das Beste. So, und insgesamt gehört da auch noch zu dieser Gesetzesentwurf, der neue Gesetzesentwurf zur Beratungs- und Prozesskostenhilfe, dass wir uns da auf jeden Fall auch gegen aussprechen möchten, einfach weil er im Endeffekt die Rechte der Menschen einfach beschneidet, indem ja vor allen Dingen, oder das stärkste Argument ist eigentlich, dass so eine Prozesskostenhilfe nach dem neuen Entwurf auch nochmal zurückgenommen werden kann. Und wenn man zu einem Rechtsanwalt geht, müssen ja die Kosten geklärt sein. Ja, also ich kann nicht erst das Verfahren beginnen, dann entstehen Kosten und am Ende sagt der Staat, ja, also am Anfang sah das ja noch so aus, aber jetzt finden wir das auch nicht mehr so. Und am Ende steht dann der Hilfeempfänger oder wer auch immer, derjenige, der gerade auf die Prozesskostenhilfe angewiesen ist, da und bleibt auf den Kosten des Verfahrens trotzdem sitzen. Das bedeutet, in einem laufenden Verfahren, wo eigentlich eine Deckung zugesagt ist, kann das dann wieder entzogen werden. Habe ich das richtig verstanden? So ist das jetzt erstmal geplant, ja, dass man immer noch mal gucken kann. Man kann bei einzelnen Beweisen gucken, ob die überhaupt notwendig sind. Und man kann auch in einem laufenden Verfahren sagen, also wie sich das jetzt darstellt, am Anfang hat sich das so nicht dargestellt, jetzt stellt es sich anders dar, deswegen nehmen wir es wieder weg. Wir gehen, wenn ich kurz einhaken darf, sogar noch ein Stück weiter, indem wir sagen, das bisherige Gesetz muss überarbeitet werden. Das heißt, im Moment ist es so, vielleicht das als Erklärung, dass letztendlich summarisch geprüft werden muss, oder geprüft wird, ob denn neben der Hilfebedürftigkeit eben auch gewisse Erfolgsaussichten bestehen. Und da will der Gesetzgeber ran und möchte das radikal beschneiden. Und bei dieser Gelegenheit sagen wir, nein, den Hilfebedürftigen müssen noch mehr Rechte im Prinzip, ohne konkret zu werden, an die Hand gegeben werden, als das bisherige Gesetz es ausweist. Okay, jetzt haben wir noch ein paar Punkte, die wir noch ansprechen sollten. Da würde ich den Thomas bitten, nochmal kurz was zum Sockeleinkommen zu sagen. Ja, wir haben auch nochmal das Sockel, wir haben ja eine Projektgruppe gehabt, die sich um das sogenannte Sockeleinkommen gekümmert hat. Das ist halt kein vollständiges BGE, das ist eine Idee, wie man halt in dieses Thema einsteigen könnte, also wie gehen die ersten Schritte zum bedingungslosen Grundeinkommen über ein sogenanntes partielles Grundeinkommen, was wir hier als Sockeleinkommen bezeichnet haben. Da haben wir uns in dieser Gruppe zwei Modellen zugewidmet. Wir haben einmal so eine allgemeine einführende Präambel geschrieben, die das Sockeleinkommen halt erklärt, dass halt bedingungslos gegeben wird, dass es halt jeder bekommt und dass das so als ersten Schritt Richtung bedingungsloses Grundeinkommen zu werten ist. Und dann haben wir zwei konkrete Finanzierungsvorschläge. Da geht es halt nicht um Riesenbeträge, sondern um kleine Sachen. Das eine ist halt aus der Umsatzsteuer, es gibt ja ganz viele Umsatzsteuer, es gibt Umsatzsteuersätze, also zum Beispiel Orangensaft mit 19% und die Milch wird mit 7% besteuert. Und das macht ja, ist ja ziemlich ein Quatsch. Da sind ja allerlei Lobby-Sachen passiert, wie zum Beispiel bei der Hotelindustrie, ja, dass man halt für ein Hotel zahlt man, also wenn man jetzt im Hotel übernachtet, dann zahlt man nur 7% statt 19%. Und da gibt es allerhand Blödsinn, ist da passiert in der Vergangenheit und diese ganzen Sätze sind sehr intransparent und ganz komisch entstanden. Und wir sagen, lass uns das lieber alles auf 19%, aber wenn wir das so machen würden, dann wäre das halt zutiefst asozial, weil halt gerade die schwächer verdienen und die Familie ein bisschen stärker belastet würden. Deswegen haben wir da dieses Sockeleinkommen, was halt jeder bekommt und in der Summe, weil halt eine Familie kriegt das halt, wenn sie zum Beispiel zwei Kinder hat, Frau, Mann, ja, dann kriegt sie halt das viermal, ist das dann wieder sozial und es gibt eine schöne Progression zu den Familien gerade hin und da legen wir auch sehr viel Wert drauf, dass halt die Familien gestärkt werden. Da haben wir halt einmal aus dem Umsatzsteuer. Das zweite Modul ist halt aus der Finanztransaktionssteuer. Wo hat jetzt die EU, legt da schon so ein bisschen den Daumen drauf auf den ca. Ja, 40, 50 Milliarden, die da generiert werden aus einer Finanztransaktionssteuer. Und da haben wir dann gesagt, das könnte man auch umschlagen in so ein Sockeleinkommen, so als Idee. Generell, da gibt es noch eine Sache, es gibt einen weiteren Antrag, den haben wir jetzt noch nicht mit den Sozialpiraten komplett abgestimmt. Wir machen das halt immer so, dass wir halt in den Projektgruppen die Anträge erstellt werden und dann gehen wir halt in die Sozialpiraten rein und sprechen mit denen, ob die alle damit einverstanden sind, weil nicht immer alle sind halt in den jeweiligen Projektgruppen drin. Da geht es halt um das Sockeleinkommen aus Einkommensteuer. Da liegt halt, haben wir auf der Euvicon haben wir da so vier weitere Piraten kennengelernt, die sich auch mit dem Thema Sockeleinkommen, das ganz interessant sind, damit beschäftigen und die haben halt eine ganz geniale Formel, um die Einkommensteuer reformieren war das. Ja, zu reformieren. Und da haben wir diesen Antrag dann rausgebaut. Wie gesagt, der ist halt noch nicht bei den Sozialpiraten komplett abgestimmt worden. Der ist aber jetzt schon ins Antragsportal, der ist kurz vor knapp noch fertig geworden. Wir hatten den einmal umgeschrieben. So, das war halt die Sache. Ja, und aber jetzt haben wir noch was. Thomas, ich finde, wir sollten den Begriff renovieren tatsächlich lieber aufgreifen als reformieren. Reformieren ist so Politikersprech. Also ich fand den gar nicht so schlecht. Ja, nimm mal renovieren. Apropos Renovierungsarbeiten. Wir haben da doch noch was, ne? Ich weiß nicht, was du meinst. Meinst du das jetzt noch kommende Positionspapier oder wir was noch? Wir sind doch vier. Ich glaube das. Guck mal, wir sind doch vier Leute hier. Also mit dir. Fünf. Ja. Da ist noch jemand. Michael, willst du mal? Ja, den Michael, den habe ich jetzt auf dem Schirm. Mein Gott, Thomas, was denkst du von mir? Nur weil ich bei Tina gerade mal unkonzentriert war. Den Michael Ebner habe ich nämlich noch da und den würde ich bitten, etwas zu Leitlinien für die Einführung eines Grundeinkommens zu sagen. Ja, einen schönen guten Abend allerseits. Wir haben ja, so ist zumindest Stand der Dinge, im Grundsatzprogramm das Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Wir haben es für das Wahlprogramm dahingehend konkretisiert, dass wir eben dieses Recht auf sichere Existenz über ein Grundeinkommen realisieren wollen. Und dafür soll es eine Enquete-Kommission geben und vor der Einführung ein Volksentscheid. Das ist jetzt Stand der piratischen Programmatik. Und das ist schon einmal nicht schlecht. Es ist sehr, sehr unkonkret. Und dem Bürger, den man dann am Infostand gegenüber steht, dem möchte man doch ein bisschen was Konkreteres sagen als, ja, wir wollen da mal eine Enquete-Kommission einrichten und wir wollen dann nach einem Volksentscheid machen. Der will natürlich wissen, was gibt denn das letztlich? Eigentlich will der Bürger ein konkretes Modell haben. Und da ist die Schwierigkeit, Modelle haben wir zwar viele, aber mutmaßlich für kein einziges wirklich eine Mehrheit, weil es sehr viele Ideen gibt. Alle Ideen haben ihre Fans. Und um das wirklich dann in ein Wahlprogramm zu heben, so eine Idee, bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit. Wahrscheinlich kriegen wir für ein konkretes Modell derzeit noch nicht einmal eine einfache Mehrheit, weil es einfach so viele verschiedene und sich auch deutlich unterscheidende Modelle gibt. Und da war jetzt die Idee, wir machen da so eine gewisse Abstufung und sagen, okay, Grundsatzprogramm das Ziel, vielleicht kommt ja auch noch dieser andere Grundsatzprogrammantrag durch, dann stellt sich das ein bisschen anders noch dar. Im Wahlprogramm dann das Bekenntnis zu einem Grundeinkommen und diesen vier Kriterien. Und dann setzen wir eine Stufe drunter ein Positionspapier an, wo wir das ein Stückchen weiter konkretisieren und sagen, diese Freiheitsgrade haben wir, in diese Richtung soll es grob gehen. Es kommt zum Beispiel ein klares Bekenntnis dazu rein, dass das seriös gegenfinanziert werden soll, weil wenn wir das tatsächlich umsetzen wollen, wenn es kein reines Denkmodell sein soll, dann werden wir da auch nicht drum herum kommen. Auch ansonsten gibt es so ein paar Konkretisierungen. Lest einfach mal diesen Antrag für das Positionspapier, das muss ich jetzt nicht alles runterbeten. Und wir haben aber versucht, da einen möglichst großen Rahmen zu spannen, damit da möglichst viele Piraten, die an dieser Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens arbeiten, dann irgendwo sich dort wiederfinden. Also haben zum Beispiel gesagt, für einen kurzfristigen Einstieg geht es nur einkommenssteuerbasiert, aber auf lange Sicht könnte da auch die Umsatzsteuer eine stärkere Rolle spielen. Oder wir haben gesagt, es könnte zum Beispiel in der Kombination BGE plus Flat Tax gestaltet werden. Es könnte aber auch, und das ist ja ein Vorschlag, der in Bayern mal eine Mehrheit gefunden hat, auch dasselbe über eine negative Einkommenssteuer realisiert werden. Also der Versuch, eigentlich ein Spagat, einerseits konkreter zu werden, andererseits aber noch sehr viele Freiheitsgrade offen zu lassen. Und die weitere Idee ist jetzt, dass man dann als Anhänge an dieses Positionspapier dann noch konkrete Modelle ranhängen kann, und zwar verschiedene. Dass wir uns auch gar nicht auf ein konkretes Modell, wie das laufen könnte, festlegen, sondern da einfach eine gewisse Bandbreite aufzeigen. Es gibt ja nicht nur diesen einen Weg und alle anderen funktionieren nicht, sondern es gibt wirklich einen Haufen Möglichkeiten, und das sollte sich dann auch in unserer Programmatik wiederfinden, und dass wir mit diesem Positionspapier erstmal einen Rahmen schaffen und dann mit den Anhängen dort diesen Rahmen ausfüllen und dann noch ein wenig konkreter werden. Das könnte zum Beispiel so eine Idee sein wie der Ideen mit dem Sockeleinkommen, sei es Mehrwertsteuer, sei es mit der Transaktionssteuer. Das könnte man da einhängen, das könnten deutlich größere und umfangreiche Entwürfe sein, wie zum Beispiel das mit dem Sozialstaat 3.0, was mit mir und anderen, Johannes Ponader oder auch dem Tod, da also Olaf Wegner, dort entworfen worden ist. Und das können auch noch mal ganz andere Modelle sein, dass wir dort also auch die Vielfalt, die wir bei den Piraten haben, da irgendwo wiederfinden. Ja, Tobi, bevor wir uns alle verabschieden, vielleicht noch mal an dieser Stelle ein bisschen Werbung für die Mitläufer. Es gibt viele Leute, die müssen den Gang nach Canossa zum Arbeitsamt oder zur Jobcenter machen. Und da wäre es super schön, wenn ihr euch in dem Mitläufer-Netzwerk wirgehenmit.org arrangieren würdet. Dort könnt ihr euch dann eintragen und wenn jemand den schweren Gang tun muss, könnt ihr ihn begleiten. Das ist eine ganz fantastische Idee. Das hilft auf eine unheimlich unkomplizierte Art und Weise, einfach weil nur jemand Zweites dabei ist, die ein oder andere stressige Situation zu umgehen. Und ich war letztens noch bei einem Chef von einem Arbeitsamt und der fand die Idee auch sehr klasse. Und es wäre toll, wenn ihr euch da arrangieren würdet. Ja, ich würde gerne die Gelegenheit noch nutzen und am Schluss oder ziemlich am Schluss unseres Gespräches noch dafür Werbung zu machen, dass wir Sozialpiraten natürlich sehr daran interessiert sind, dass sozialpolitische Themen auch letztendlich ins Wahlprogramm reinkommen, neben den doch auch unserer Auffassung nach sehr wichtigen wirtschafts- und europapolitischen Anträgen sowie auch die gesundheitspolitischen Anträge, damit wir letztendlich breit aufgestellt sind und auch die vielen Bürgerinnen und Bürger, die uns möglicherweise dafür geöffnet werden, dass wir Piraten eben uns auch in diesem Bereich stark engagieren und viele Gedanken gemacht haben. Okay, also so wie ich das sehe, ist da die Basis vor allem gefragt, sich eingehend damit zu beschäftigen. Und deswegen schlage ich da auch gleich die Brücke. Wir haben heute einen Großteil der Programmpunkte, es waren ja insgesamt oder sind insgesamt 36 der Sozialpiraten vorgestellt. Jetzt ist die Basis gefragt, sich möglichst vor dem Bundesparteitag damit auseinanderzusetzen. Wir werden einen Link in den Blog mit eintragen vom Krähennest, sodass ihr jeweils alle einzelnen Programmpunkte vorher lesen könnt. Wir haben eine grobe Vorstellung gemacht, haben die Themen so ein bisschen rausgearbeitet nach Priorität, konnten jetzt aber bei weitem nicht auf alles im Detail eingehen. Deswegen würde ich sagen, liebe Piraten, macht euch die Mühe, schaut euch die Anträge an, stellt die Fragen im Zweifel durchaus vorher, vor dem Bundesparteitag und nicht erst am Mikrofon. Ihr habt die Möglichkeit dazu, sodass die Anträge schnell abgehandelt werden können und natürlich hoffentlich auch erfolgreich sein werden. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke ich euch allen hier und wünsche euch noch einen schönen Abend. Oh, tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüssi. Ja, ciao, ciao. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.